Kundgabe 3810. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.06.1946. Zeit der Trübsal. In jüngster Zeit schon werdet ihr erneuter Drangsal ausgesetzt sein. Ihr werdet in Nöte kommen, die euch schier zu erdrücken drohen. Doch dann wisset, dass ich euch näher bin denn je. Überlasset euch voll und ganz meiner Führung und bleibet mir nur in eurem Herzen treu, dass ihr mich erkennet und bekennet trotz aller Not. Dann verlasse ich euch wahrlich nicht und meinem Wort könnet ihr vollsten Glauben schenken. Doch die Not muss kommen, auf dass ich erfülle, was geschrieben steht, auf dass die Zeit der großen Trübsal allen Menschen erkenntlich ist und auch als letzte Zeit vor dem Ende erkannt werden kann. Die Welt will keine Regelung der irdischen Verhältnisse in Liebe, sondern sie schürt zu erneutem Ringen und Kämpfen der Völker gegeneinander und es tritt das Weltgeschehen in eine neue Phase von kurzer Zeitdauer. Es wird eine erneute Spannung der Völker große irdische Not nach sich ziehen, die mein Wille dann beenden wird, so es an der Zeit ist. Doch ihr, die ihr mein seid, brauchet auch diese Notzeit nicht zu fürchten, wenngleich sie auch euch berühren wird in mancherlei Weise. Sie ist für euch wieder nur eine Glaubensprobe, die ihr bestehen könnet, so ihr euch fester denn je an mich anschließet und euch meiner Führung und Hilfe zuversichtlich überlasset. Was sich ereignet in kürzester Frist, wird euch Beweis sein meines Wortes. Und dann haltet euch nur an mich. Ich werde euch helfen in jeder Not und Gefahr. Denn alles ist überwindlich mit meiner Hilfe. Nichts ist meiner Kraft und Macht unmöglich. Und keine Bitte lasse ich unerhört, so ihr an mich glaubet und aus tiefstem Herzen zu mir rufet. Ich bin euch nahe und lenke euer Schicksal nach meinem Willen. Und so ihr dies glaubet, wird jede Not für euch erträglich sein. Die Umwelt aber, eure Mitmenschen, die nicht zu mir finden, bedürfen noch größerer irdischer Not. Sollen sie sich im freien Willen wandeln und zu mir um Hilfe rufen. Und darum muss auch diese kurze Phase von euch Menschen durchlebt werden, auf dass eure Seelen daraus Nutzen ziehen. Doch mein Eingriff beendet sie, dem jedoch eine andere Not folgen wird, wenngleich die erstere behoben ist. Es ist die Zeit der Trübsal vor dem Ende und wohl dem, der die Zeit des Endes darin erkennt. Er wird Trost und Hoffnung schöpfen aus einem jeden meiner Worte. Er wird nicht verzagen, sondern inniger denn je sich mir verbinden und unbeschadet an seiner Seele hindurchgehen, durch alle irdische Nöte und Gefahren, weil ich selbst ihn an der Hand führe, weil ich ihm Kraft vermittle und Licht. Amen.